1. Jahwe sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Gib Aaron und seinen Sohnen die Anweisung bezüglich des Brandopfers. Es soll die ganze Nacht bis zum Morgen auf dem Altar bleiben, wo es angezündet wird, damit das Altarfeuer standig brennt. 3. Der Priester soll sein Leinenschwund und sein Leinenen Beinkleider anziehen, die Osche des Brandopfers vom Altar zu entfernen und sie neben den Altar zu schatten. 4. Danach soll sein Kleider wechseln und die Osche außerhalb des Lagers an einen reinen Ort bringen. 5. Das Feuer auf dem Altar muss standig brennen und darf niemals erloschen. Jeden Morgen soll der Priester Holz darauf legen, das Brandopfer darauf schicken und die Fettstück der Heilsopfer verbrennen. 6. Das Feuer auf dem Altar soll ununterbrochen brennen und darf zu keiner Zeit ausgehen. 7. Dies sind die Vorschriften für das Speisopfer. Aaronson sollen es vor Jahwe am Altar bringen. 8. Der Priester soll ein Handvoll des Feinmehls und Ols, ausdem das Speisopfer bestet, zusammen mit dem gesamten Weihrauch nehmen und es auf dem Altar als Feueropfer mit angenehmem Geruch für Jahwe verbrennen. 9. Den Rest des Speisopfers dürfen Aaron und sein Sohn essen, es muss angesort in einem heiligen Ort, im Vorhof des Offenbarung Zeltes, verset wer den. 10. Es darf nicht mit Sautig gebacken werden, denn ich gebe es ihnen als ihren Anteil an meinen Feueropfern, es ist hochheilig, ebenso wie das Sündopfer und das Schuldopfer. 11. All männlichen Nach kommen Aarons dürfen davon essen, da dies ein Uiges Recht ist, das ihnen von Generation zu Generation und Jahwe's Feueropfern zu steht. Wer ist berührt, Word heilig? 12. Jahwe sprach erneut zu Mose und gab ihm weitere Anweisungen. 13. Dies ist die Opfergabe, die Aaron und sein Sohn Jahwe und dem Tag darbringen sollen, und dem gesalbt wird, ein Zentel Efa Feinmehl als regelmäßiges Speisopfer, wobei die ein Hafterem Morgen und die anderem Abend Jepfot wird. 14. Es soll mit all auf einer Platt zubereitet und gut vermischt dargebracht werden. Du sollst es in Stuck Breschen und all Speisopfer mit angenehmem Geruch für Jahwe opfern. 15. Der Priester, der aus seinen Sohnen und seiner Stelle gesalbt wird, soll dies Gemmes einer Uigen Satzung Jahwe's Tun, es muss vollständig als Gansopfer verbrannt werden. 16. Als Speisopfer der Priester müssen vollständig verbrannt werden und dürfen nicht gegessen werden. 17. Jahwe sprach wiederum zu Mose. 18. Sprich zu Aaron und seinen Sohnen und befehl ihnen, dies sind die Vorschriften für das Sündopfer, es sollen derselben Stelle vor Jahwe geschlachtet werden, wo auch das Brandopfer geschlachtet wird, denn es ist hochheilig. 19. Der Priester, der das Sündopfer darbringt, soll es an einem heiligen Ort, im Vorhof des Offenbarungszeltes, essen. 20. Wer das Fleisch des Sündopfers berührt, wird heilig, und wenn etwas von seinem Blut auf ein Kleid spritzt, muss der Bespritztiel an einem heiligen Ort gewaschen werden. 21. Ein Erdienst Gefäß, in dem es gekocht wird, muss zerbrochen werden, wird es jedoch in einem Kupfernen Gefäß gekocht, so muss dieses gründlich geschirrt und ausgespült werden. 22. Allmannlichen Priester dürfen davon essen, da es hochheilig ist. 23. Als Sündopfer jedoch, deren Blut zur Sühne ins Offenbarungszelt gebracht wird, dürfen nicht gegessen, sondern müssen verbrannt werden.